Jo, hallo. Ich nehme dies am Donnerstag, den 30.06. auf. Heute war die erste Besprechung mit meinem Onkologen. Es wäre fast nicht dazu gekommen. Und wer gescheit hinhört, wird feststellen, ich klinge auch etwas nasal. Das liegt nicht an der Aufnahmetechnik oder dass der Klaus im Backoffice etwas verbaselt hätte, sondern das ist der Zustand meines Riechorgans, sage ich jetzt mal. Genau. Also da hatte ich echt Sorge. Die lassen mich nicht vorsprechen beim Onkologen mit so einem Schnupfen. Man weiß ja nie, welche Corona-Hysterie da in den jeweiligen Praxen noch herrscht. Und diese onkologische Praxis ist halt integriert in das Kreiskrankenhaus Gummersbach, welches ich dafür halt auch betreten können muss. Und ja, wie soll ich sagen? Ich bin total dankbar. Das Händefalten hat schon das erste Mal genutzt, nämlich heute Morgen ging es mir einigermaßen gut und ich habe dann natürlich angerufen und nachgefragt, darf ich kommen? Und ja, ich durfte. Das war prima. Genau, ja, das Ergebnis ist schlicht und nüchtern. Da gibt es jetzt natürlich. Natürlich sage ich, aber weil ich habe es auch nicht so erwartet, es gibt da nicht viel Konkretes. Der Arzt hat jetzt das erste Mal den Patienten gesehen nach gut 2 Jahren und hat das erste Mal sich die Befunde angeguckt und auch die dazugehörigen bildgebenden Verfahren. Und ja, daraus kann man jetzt noch keine konkreten Maßnahmen ableiten, außer welche Untersuchungen als nächstes sind. Halt Ultraschall von der Leber machen, schauen, ob man da diese beiden Metastasen abbilden kann, ob man auch mal eine Aussage machen kann, ob man da mal eine Gewebeprobe entnehmen könnte, also ob die so gelegen sind, dass das auch tatsächlich geht. Blutabnahme ist gelaufen und genau, alles Weitere wird sich dann besprochen interdisziplinär. Das ist morgen am Mittwoch sogar schon. Und dann wird davon werden die nächsten Schritte abhängen. So ist es mal erst. Ja, damit habe ich auch gerechnet. Das war so ungefähr das, was ich mir vorgestellt habe und ich denke mir, das ist eigentlich gut, dass jetzt da keiner irgendeinen Schnellschuss macht, sondern dass man wirklich nochmal genau guckt und überlegt. Und ja, so wird sich da mit Sicherheit auch mal ein vernünftiger Therapieansatz daraus ableiten können. Genau. Das sehe ich aber später und würde das dann nochmal versuchen, in ein paar Worte zu fassen. Ja, was gibt es sonst noch so zu erzählen? Ja, war natürlich schon komisch, wieder dahin zu gehen. Die Räumlichkeiten sind mir ja gut bekannt. Das ist ja kaum 2 Jahre her, dass ich aus diesem Raum getwittert habe. Es ist my last chemo. So far, hätte man sagen müssen. Ja, und ansonsten. Gut, ich habe noch jemanden getroffen, der mit mir zusammen damals auch Chemo gemacht hat und der war auch gerade wieder in Behandlung. Und ja, das zeigt halt, das ist jetzt nichts, sagen wir mal, ganz Seltenes, Außergewöhnliches, dass sowas passiert, sondern das gibt da eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Und die trifft halt auch auf mich zu. Ja. So mache ich mal erst weiter, würde mich dann nochmal melden, wenn ich wieder was Konkreteres weiß und sag sofern mal erst danke fürs Zuhören und für alles an mich denken, beten, Hände falten, Kerzen aufstellen und auch anzünden und Daumen drücken oder wie auch immer ihr mir gerade beisteht in der Situation. Dafür bin ich total dankbar. Genau. So, jetzt aber dann Ende mit dieser Folge nach 5 Minuten und ein paar zerquetschte. Und ich sag, bis denne.